Windschanetke, schweigen Hülle, trinkst die Fluren, Wald und Feld. Millionen Sterne glühen, Millionen Sterne glühen, Millionen Sterne glühen, glänzen hoch am Himmelszelt. Leuchten in den Weihnachtsfrieden, horch, ein wundersamer Klang von den Türmen in die Lande, schallt der Glocken Weihesang. Dieses Lied aus Tönen.